gefesselt, gefesselt am Bett. Ich ziehe mir die Socken aus, die Tauben fallen von dem Haus. Ah, die Eisen, intensiv auf Station. Aus dem Monsterkreuz kommt die Abwehrfinsternis. Stuhl ist keine Neigung, Stuhl ist eine Krankheit. Schaff deinen Arsch bitte zurück in den Rotlichtbezirk. Invasion, Invasion, hier kommt die Invasion. Was sind wir? Voll drauf. Wie sind wir? Voll drauf. Wer sind wir? Voll drauf. Invasion, Invasion, hier kommt die Invasion.